Kundgabe 6343. Empfangen am 31.08.1955. Totes Christentum. Ihr werdet vor eine harte Probe gestellt, die ihr euch Christen nennet und noch keinen Beweis echten Christentums geliefert habt. Ihr, die ihr euch berufen glaubet zur alleinigen Anwartschaft für mein Reich. Ihr, die ihr glaubet, dass mir Worte und Äußerlichkeiten allein genügen, um von mir aufgenommen zu werden in mein Reich. Ihr werdet euch noch beweisen müssen, und es wird euch dann hart ankommen, dem treu zu bleiben, was ihr bisher mit allem Eifer vertreten habt. Denn einmal werdet ihr euch für mich bekennen müssen, nicht wie bisher nur für ein Glaubensgebäude, das dann wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen wird. Und gerade euch wird es viel schwerer werden, euch zu bekennen für mich und meinen Namen. Denn ihr kennet mich zu wenig, ihr wisset nur unwichtige Dinge und ihr haltet unwichtige Gebote, aber ihr wisset zu wenig davon, was ich selbst gelehrt habe auf Erden. Und meine Gebote beachtet ihr nur wenig. Ihr lebt zu wenig in der Liebe und darum fehlt euch auch jenes Wissen, das euch freudigen Bekennermut geben würde, wenn ihr vor die Entscheidung gestellt werdet. Es kann euch diese Entscheidung nicht erspart bleiben, weil ihr stets das zu leicht genommen habt, was eure Erdenlebensaufgabe ist, an eurer Seele zu arbeiten. Weil ihr euch begnüget mit formellen Gebräuchen, die eurer Seele nicht den geringsten Reifegrad eintragen können. Euer Streben zu mir lässt wahrlich viel zu wünschen übrig, und es genügen euch kurze Stunden, da ihr mir zu dienen glaubt. Ihr werdet keine innerliche Stärke gewonnen haben, die euch befähigt zum offenen Bekenntnis für mich und meinen Namen, und es wird sich herausstellen, dass euer Glaube kein lebendiger, sondern nur ein Formglaube ist, ein angelernter Glaube, der sich nicht bewährt, so er auf die Probe gestellt wird. Und mit einem solchen Glauben könnet ihr nicht selig werden. Ich kann mir daran nicht genügen lassen, denn ich verlange Liebe von euch. Und die Liebe gebäret einen lebendigen Glauben. Solange ihr euch aber nicht durch ein Liebeleben beweiset, kann euer Glaube auch nicht recht sein. Und darum werdet ihr diesen toten Glauben offenbaren, wenn von euch das Bekennen meines Namens gefordert wird. Ihr werdet deshalb versagen, weil euch die Liebe mangelt, weil euch die Liebegebote nur unwichtig schienen, während ihr überaus eifrig erfüllet, was Menschen von euch forderten. Leer und unwissend werden eure Herzen sein, und ihr beweiset euch nicht als rechte Christen, denn ihr werdet dem nicht die Treue halten, der für euch am Kreuz gestorben ist, weil ihr ihn noch nicht recht erkannt habt. Ein totes Christentum wird nicht die Kraft vermitteln, die nötig ist, um vor der Welt zu bekennen meinen Namen. Und dann wird es sich erweisen, wer meiner Kirche angehört, die ich selbst auf Erden gegründet habe. Und nur der durch die Liebe lebendige Glaube wird standhalten und die rechte Entscheidung fällen. Amen.